Dass das Klonfleisch zu einem öffentlichen Thema werden würde, damit haben die EU-Landwirtschaftsminister vor dem Hintergrund demonstrierender Milchbauern in Luxemburg heute sicherlich nicht gerechnet. Denn eigentlich sollte das Thema als A-Punkt, also als eine Frage, die vorher schon ausreichend behandelt wurde, abgestimmt und angenommen werden. Denn das Klonfleisch steht nicht im Mittelpunkt der Novel Food Verordnung, über die die Minister in Luxemburg abgestimmt haben. Diese Verordnung soll alle neuen Lebensmittel, die in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen sind oder noch kommen wollen, umfassen. Da geht es folglich gleichermaßen um gentechnisch veränderte Lebensmittel, um neuartige Nanotechnologien im Lebensmittelbereich und um Produkte aus anderen Kulturkreisen wie etwa geröstete Heuschrecken oder Käferlarven, die auf den europäischen Tellern Einzug halten. In die Kategorie dieser neuen Lebensmittel fällt auch das Fleisch geklonter Tiere. Allerdings besagt die EU-Verordnung, deren erste Version aus dem Jahr 1997 stammt, nicht, dass all diese Produkte automatisch für den Handel freigegeben sind und somit als unbedenklich auf den Markt kommen dürfen. Vielmehr geht es bei dieser Regelung darum, dass die jeweiligen Produkte oder Zutaten von den Lebensmittelbehörden der EU-Mitgliedsländer geprüft und genehmigt werden müssen, bevor sie in den Handel kommen können. Unmittelbar geklonte Tiere dürfen in der EU ohnehin nicht in den Handel kommen. Die Regelung bezieht sich deshalb auf nicht geklonte Nachfahren solcher Tiere. Das ist auch der Grund dafür, weshalb Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner von einer Verschärfung der Regel spricht. Das Fleisch von geklonten Tieren ist nicht zulässig, aber es gibt keine Regelung bisher für die Nachfolgegeneration der geklonten Tiere. Und deshalb wollen wir hier eine Verschärfung auf europäischer Ebene auch erreichen. Mit der Regelung wird also erstmals auch Klonfleisch in der EU erfasst. In Großbritannien, den Niederlanden und Griechenland sind die Bedenken gegenüber Klonfleisch jedoch geringer. Von dort stammt auch die Forderung, das Klonfleisch in die Neuregelung der Novel Food Verordnung einzubeziehen. Die 24 anderen EU-Länder plädieren stattdessen für strengere Regeln und fordern von der EU-Kommission einen Vorschlag über den Umgang mit Klonfleisch in der EU, um mögliche Hintertüren wie die Verordnung über neue Lebensmittel zu verhindern. Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Gerd Sonnleitner, wurde in Luxemburg deutlich. Wir sind da strikt dagegen und das ist momentan nicht das Problem der Bauern. Wir haben das Problem, dass wir auf unseren Höfen überleben können, weil uns die Preise abgestürzt sind, weil wir in Existenznot sind. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis, wenn über Klonfleisch gesprochen wird. Auch im EU-Parlament, das in dieser Frage mitentscheiden darf, regt sich Widerstand. Dort wurde die mögliche Zulassung von Klonfleisch im Rahmen der Verordnung für neue Lebensmittel in der ersten Lesung abgelehnt. Das letzte Wort sei auch noch nicht gesprochen, sagt der CDU-Abgeordnete Peter Liese. Wie die Mehrheit der Mitgliedsländer fordern auch die EU-Parlamentarier eine eigenständige Gesetzgebung der EU-Kommission zum Thema Klonfleisch, um den Weg über Hintertürchen zu vermeiden.